WDR 3 Kulturfeature. Das Gesicht der Stadt Köln wurde im 20. Jahrhundert ganz wesentlich von der Architektenfamilie Böhm geprägt. Ihr Porträt erzählt auch eine Geschichte von berühmten Vätern und ihren Söhnen. Im Haus der Böhms, gelegen auf dem Römerberg im Kölner Villenviertel Marienburg, gibt es einen großen Raum. An den Wänden dieses Raumes hängen Poster von Bauwerken, von Kindertagesstätten, Kirchen und Moscheen. In der Mitte des Raumes steht ein großer, schwarzer Tisch, der oft bedeckt ist von sich wellenden Bauplänen. Hinten rechts, ganz in der Ecke, öffnet ein Erker den Raum zum Garten hin. Links vor diesem Erker, auf einer Fensterbank, steht eine Büste. Hier steht die Büste von meinem Großvater, die mein Vater gemacht hat. Die Büste zeigt einen Mann mit einem breiten Gesicht, einem starken Kiefer, fast verborgen von einem Vollbart. Das ist Dominikus Böhm. Geboren 1880 in Jettingen im Landkreis Böblingen, gestorben 1955 in Köln. Er war einer der wichtigsten deutschen Architekten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ein berühmter Kirchenbauer. Im Keller des Hauses, in einem Büro, steht eine weitere Büste. Diese Büste zeigt einen Mann mit einem eher schmalen, langgezogenen Gesicht, einer scharf gezeichneten Nase. Das ist Gottfried Böhm, Dominikus Sohn, geboren 1920 in Offenbach am Main, gestorben am 9. Juni 2021 in Köln. Er war einer der bedeutendsten Architekten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In diesen Räumen, die Büsten ihrer Vorfahren im Blick, arbeiten heute Gottfried Böhms Söhne, Paul und Peter Böhm. Das Haus Böhm, eine Architektendynastie. Feature von Marc Bädorf. Ist nicht kalt, ist doch zu kalt. Geh rein. Geh rein. Ein grauer Herbsttag, 4 Monate nach dem Tod Gottfried Böhms. Es regnet nicht und sieht doch die ganze Zeit nach Regen aus. In Marienburg herrscht Stille. Wie fast immer am Vormittag, nur hin und wieder unterbrochen von einem Postboten, einem rührend aus der Garage fahrenden Porsche 911. Hier, auf dem Römerberg 25, schlägt das Herz einer Architektendynastie, die in Deutschland einmalig ist. 3 der 4 Söhne Gottfried Böhms sind bekannte Architekten geworden. Stefan Böhm, der inzwischen im Ruhestand ist, baute die ehemalige Hauptverwaltung der Deutschen Bahn in Frankfurt und die WDR-Arkaden in Köln. Peter Böhm plante die Köln-Arena und das Ägyptische Museum in München. Und Paul Böhm war verantwortlich für den wohl wichtigsten deutschen Sakralbau der 2000er Jahre, die Kölner Zentralmoschee. Nur Markus, der 4. Sohn der Böhms, entschied sich gegen die Architektur und wurde Künstler. Im Schatten ihres Vaters, des renommierten Architekten Gottfried Böhm, mussten die Söhne ihre eigenen Wege suchen. Zu ihrem Vater, den sie stets Boss nannten, standen sie durchaus in Konkurrenz, mussten sich mit und gegen ihn behaupten. Nun müssen sie sein Erbe verwalten. Die 3. Generation, sagte Stefan Böhm einmal in einem Interview, habe es schwer. Der 1. baue auf, der 2. erhalte und pflege, der 3. reiße es ein. Es ist ja schon überhaupt schwierig, ohne Vater von seinen Vorstellungen überzeugt zu sein, weil man zweifelt ja immer. Und wenn dann noch so ein Vater dazukommt und dann, dann noch in die Quere kommt, muss man sich dann noch mehr durchsetzen. Aber das Zweifeln gehört ja zum Geschäft. Wir waren alle lange Zeit, als die Eltern noch lebten, bedacht darauf, unseren eigenen Weg auch zu finden. Ne? Das ist ja ein längerer Prozess und da war das dann, glaube ich, im Verbund schwieriger, als wenn man das losgelöst machen kann. Die Konkurrenz unter den Böhms beschränkte sich nicht nur auf den Vater und seine Söhne. Auch unter den Brüdern wiederholt sich bis heute das Wechselspiel zwischen Kooperation und Wettbewerb. Rathaus Bensberg, Deutsche Bahn, Hauptquartier Frankfurt. Hochschule Bremerhaven. Arbeitsamt Trier. St. Josef, Diözesanmuseum. Pfarrkirche St. Anna, Heiliggeistkirche Erkrath. Wohnsiedel Pfarrkirche St. Christophorus, Köln-Kurweiler. Oldenburg. An diesem grauen Herbsttag steht vor dem Haus der Böhms ein Pritschenwagen. Bauarbeiter werfen Steine rein. Paul Böhm baut in diesen Monaten ein Nebengebäude zu einem Wohnhaus um. Das Gartentor steht offen, dahinter ein weißes, L-förmiges Haus, zur Straße hin zwei, nach innen dreigeschossig. An der Haustür wartet ein Mann. Er trägt Jackett und Stoffhose, eine Brille. Sein Gesicht ist weich, nur die Augen erinnern an seinen Vater. Ja, ich bin der Peter Böhm, der dritte Sohn meiner Eltern. Und der Paul ist dann der letzte Sohn. Peter Böhm ist vor allem für Bauwerke bekannt, mit denen er ganze Stadtteile veränderte. In Hennef baute er ein Wohnquartier auf einem ehemaligen Industriegelände. In München schuf er mit dem Platz vor dem Ägyptischen Museum einen neuen Aufenthaltsort für die Stadtgesellschaft. In Köln gab er der rechten Rheinseite mit dem Stadthaus und der Köln-Arena eine andere Dynamik. Peter Böhm führt in das Haus, das sein Großvater Dominikus Anfang der 1930er Jahre gebaut hat und das der Familie seitdem als Atelier dient. Ein langer Flur, erst links ein Sekretariat, dann ein Treppenhaus. Eine junge Frau trägt Pläne unter ihrem Arm die Treppen hoch, eine ältere Frau arbeitet im Garten. Vom Flur aus ist sie durch gewaltige Fensterfronten zu sehen. Im Erker des Besprechungsraums stehen drei Stühle, ein Tisch. Bis zu seinem Tod hat Gottfried Böhm hier fast jeden Vormittag Kaffee getrunken. Mein Vater war für uns alle als Persönlichkeit faszinierend und den haben wir gerne gehabt. Und da mal 10 Minuten die Arbeit niederzulegen, darauf zu gehen, ihm einfach auch zu sehen, mit ihm zu reden, durchaus auch architektonische Fragen zu klären. Wenn irgendwas Besonderes anstand, um Rat zu fragen, ja, war einfach schön, dass es möglich war. Die Architektendynastie beginnt schon mit dem Großvater, Dominikus Böhm. Wenn man von dessen Vater, dem Bau- und Bürgermeister Alois Böhm, einmal absieht. Er war ja schon ein ganz besonderer Mensch. Nicht nur war er ein bekannter Architekt, vor allem aus den 20er Jahren und frühen 30er Jahren. Gottfried Böhm bei einem Vortrag. Sondern aber auch als Person, schon körperlich, aber vor allem auch geistig, ein Typ von großer Monumentalität, aber auch von ganz besonderer Herzlichkeit. Und ich denke, das drückt sich in seinen Bauten sehr aus. Dominikus Böhm machte einen Abschluss als Bautechniker, eröffnete ein eigenes Architekturbüro, entwarf erste Häuser in seiner Heimatgegend. Im Sommer 1913 unternahm er dann eine Hochzeitsreise, die den Kirchenbau in Deutschland verändern würde. In Italien besuchte Dominikus Böhm Kirchen und Ruinen. Auch später wird die Italienreise eine Tradition der Familie bleiben. Dominikus Böhm hatte schon vor der Reise Kirchen skizziert, die nie umgesetzt wurden. Doch jetzt, nach seiner Rückkehr aus Italien, wusste er, dass er sowieso ganz anders bauen wollte. Seine Bauten sollten modern und mystisch zugleich sein, auf solche Art monumental, dass sie den Menschen nicht klein machen, sondern erheben. In Köln-Riehl baut er die Kirche St. Engelbert, die heute als eine der Ursprungsbauten moderner Kirchenarchitektur gilt. Aus Backstein gebaut, sieht sie in ihrer Formgebung ein wenig aus wie eine Zitronenpresse. So wird sie auch von vielen Kölnern genannt. Mit St. Engelbert revolutioniert Dominikus Böhm den Kirchenbau. So sehr, dass Papst Pius XI. Ihn in einer Audienz ermahnte, künftig die Tradition zu wahren. 1920 wurde dann Dominikus Böhms dritter Sohn geboren, Gottfried. Schon als Kind begleitete er seinen Vater bei seiner Arbeit. Doch obwohl die Architektur sein Leben von Kindheit an prägte, wollte Gottfried Böhm zunächst kein Architekt werden, erzählt er später im hohen Alter dem WDR. Ja, es war ja so bei mir, dass ich dachte, das schaffst du nie so wie der Vater, wie das so ist bei den Söhnen. Es sei Angst gewesen damals, sagte Gottfried Böhm anlässlich seines 100. Geburtstags in einem Interview. Angst, nicht so gut zu werden wie sein Vater. Deswegen entschied er sich eigentlich für einen anderen Berufsweg, auf dem er sich einen eigenen Namen machen wollte, die Bildhauerei. Ja, der Vater hat das auch unterstützt, aber hat gesagt, es soll doch nebenzu auch mal in die Architektur reingucken. Doch erst zog die Wehrmacht Gottfried Böhm 1939 ein, schickte ihn nach Polen, Jugoslawien und Russland. 1942 wurde Böhm mit einer Fußverletzung entlassen. Über seine Zeit im Krieg sprach er selten. Bis 1947 studierte Böhm Architektur und Bildhauerei in München. Dann kehrte er ins Haus seines Vaters nach Köln zurück. Gottfried Böhms Lebenswerk beginnt zu einem Zeitpunkt, als das von Dominikus Böhm noch nicht beendet ist. Die Arbeit der beiden greift ineinander und ergänzt sich gegenseitig. Gottfried Böhm interessiert sich mehr für die in Schubladen gestapelten Zeichnungen des Vaters als die Werke international arbeitender Kollegen wie Walter Gropius oder Mies van der Rohe. Gottfried Böhm hat dieses Experimentieren, das Konstruktive, aber auch vom Effekt her Denkende dieser Gewölbeform, das hat er fortgeführt. Stefanie Lieb, Kölner Architekturprofessorin. Und dieses Arbeiten mit Beton, die Entwicklung ging ja weiter, auch gerade in der Nachkriegszeit, hin zum Brutalismus auch. Das hat eigentlich Gottfried Böhm dann fortgeführt, hat aber seinen eigenen Stil mit diesen sehr massiven, brutalistischen Formen. Die sind eben nicht mehr diese filigranen, gotisierenden Gewölbe, sondern es sind die klaren, voluminösen, geometrischen Formen von Betongewölben, die das Ganze prägen. Gottfried Böhm etabliert sich rasch als Kirchenbauer, baut in einem Jahrzehnt 39 Kirchen. Dann folgt in den 1960er Jahren sein bis heute berühmtester Bau, der Mariendom in Neviges. Manchmal auch Felsendom genannt, ein treffender Begriff, denn der Mariendom, aus Betondreiecken zusammengesetzt, ragt groß und grau aus der Kleinstadt im Bergischen Land heraus. Der Neviger Wallfahrtsdom oder Mariendom ist eine Wallfahrtskirche. Aus 7500 Tonnen, inzwischen verwaschenem Beton, hat Gottfried Böhm ein Ensemble aus unterschiedlichen Türmen zusammengesetzt, die spitz wie Berge enden. Ein wenig erinnert das Gebäude an einen Bunker, da Böhm nur wenige Fenster in den Beton geschnitten hat. Eines dieser Fenster ist mit Rosen bemalt, die das Innere des Mariendoms in warmes, rotes Licht tauchen. Hat so ein bisschen was wie ein Felsen, aber es wirkt auch irgendwie ja, nach wie vor futuristisch, finde ich. Es war aber auch eine andere Zeit. Man könnte auch Neviges den Dom so sicherlich heute nicht mehr so bauen. Bestimmt nicht. Das war radikal. Das war damals auch schon radikal, ja. Es gibt kein zweites Neviges irgendwo. 1986 erhielt Gottfried Böhm als erster deutscher Architekt den renommierten Pritzker Architekturpreis, auch aufgrund des Mariendoms. Seine Bauten, begründete die Jury, seien solitäre, würden sich nicht einordnen lassen in Zeit, architektonische Schule oder eine Region. Vielmehr sei es ein Familienstil, der sich zeige. Bis ins hohe Alter arbeitete Gottfried Böhm dann gemeinsam mit seinen Söhnen. Nun hat der Vater, der hat das ja auch ähnlich gemacht wie ich mit meinem Sohn, er hat mir auch schon sehr viel so freie Hand gelassen, dass ich verantwortlich war für den Bau. Wir haben wohl drüber geredet miteinander, aber und er hat seine Meinung immer gesagt. Aber wo ich dann doch der maßgebende Architekt war und ja, so wie es mit meinem Sohn, wie ich es eigentlich auch so habe. Wir diskutieren die Sachen, aber die sind jeweils für die Projekte verantwortlich und die Namensträger auch. Da bin ich auch meinen Söhnen dankbar, dass sie mich da auch immer noch weiter mitwurschteln lassen. Hier im Haus auf dem Römerberg haben Paul und Peter Böhm in ihrer Kindheit viel Zeit verbracht. Auch ihre Mutter Elisabeth war Architektin. In der öffentlichen Wahrnehmung steht sie oft im Schatten ihres Mannes. In der Familie war Elisabeth sehr wichtig für die Arbeit der Männer, oft auch mit ihrer Kritik, mit der sie in wenigen Sätzen die Schwachpunkte der Entwürfe ihres Mannes und ihrer Söhne offenlegte. Wir haben ja schon als Kinder viel gebaut. Paul Böhm. Wir waren irgendwie ökomäßig drauf und wollten einen Esel haben. Sind zu unseren Eltern und haben gefragt, wir möchten einen Esel haben. Und Dann haben die Eltern gesagt, ja, aber wenn ihr einen Esel haben wollt, dann braucht er erstmal einen Stall. Also sind wir hingegangen und haben einen Stall gebaut. Und dann haben sie etwas blöd aus der Wäsche geguckt und haben gesagt, ja, aber wenn ihr einen Esel habt, braucht ihr auch Stroh und Heu, also müsst ihr eine Scheune bauen. Also haben wir an den Stall eine kleine Scheune gebaut. Und so hat sich das immer... Also den Esel gab es nie. Auf die Weise haben unsere Eltern uns dazu gebracht, dass wir uns mit Architektur auseinandersetzen. Ich hatte ein sehr kleines Kinderzimmer. Peter Böhm. Heute durfte man das gar nicht mehr so bauen, aber es war ein sehr schönes Zimmer, weil es ein Eckzimmer war und zwei Fenster hatte, in zwei Richtungen gucken konnte. Und hatte da die Wände bemalt von unten bis oben mit Türmen und Architektur und so als kleines Kind schon. Ich hatte irgendwann mal einen Ölfarbmalkasten bekommen und das dann direkt auf die Wände projiziert. Wollte aber immer eigentlich Maler werden. Beide Eltern haben immer über Architektur geredet. Und wenn wir in Urlaub waren, es gab keine Kirche, die wir ausgelassen haben. Und ich war aber auch viel hier im Büro beim Vater oft, und aber auch auf Baustellen. Ich glaube, das hat mich eigentlich am meisten angefixt, ehrlich gesagt. Auf Baustellen fand ich immer total cool. Den Geruch von Beton und Holz und Material und so, das fand ich immer irgendwie besonders toll. Bis heute. Ich liebe Baustellen. Also ich zeichne gerne und entwerfe gerne und diskutiere auch gerne mit meinen Mitarbeitern und mit den Bauherren über die Dinge. Aber am Ende geht es mir ums Bauen. Ich habe eigentlich immer sehr viel und sehr gerne mit dem Vater gearbeitet. Der hatte mich früher als Kind auch häufig mitgenommen, auch mal zum Modellbauer oder auf die Baustellen, als ich dann auch so helfen konnte. Er hat ja dann auch viel selber gemalt auf der Baustelle, hat er mich mitgenommen mit so einem Topfarbe und Pinsel. Durfte da auch manchmal so ein bisschen was mitmachen. Peter Böhm, Köln Arena, Pfarrheim St. Wolfgang, Regensburg, Jugendfreizeitstätte Anna Landsberger, St. Pius der Zehnte, Hochschule für Fernsehen und Film, Stadthaus, Technisches Staatliches Museum Köln. Ägyptischer Kunst, München. Nach seinem Bruder Stefan stand auch Peter Böhm vor der großen Entscheidung, die bereits sein Vater hatte treffen müssen. Wollte er in die großen Fußstapfen seiner Väter treten und Architekt werden oder sich von der Familientradition lösen? Wir haben halt als Schüler immer gemalt, da waren wir auch zu dritt. Mein Bruder Markus, ein Freund von mir. Bei mir war das dann schon immer auch architektonisch, was da gemalt wurde. Und, aber es war eben Malerei, die ich gemacht habe. Und deswegen war das das Naheliegende, zuerst mal mich damit beschäftigen. Ich habe mich dann gleichzeitig beworben für die Hochschule der Künste in Berlin und Architektur an der TU. Und an der TU habe ich dann einen Studienplatz gekriegt. Und das war dann letztendlich der entscheidende Faktor. Dann habe ich da mal mit begonnen. Dass er nie Malerei studiert habe, sagt Peter Böhm heute, bedauere er nicht. Ich male heute auch noch, kann ich ja trotzdem machen. Aber es ist schon richtig, ich glaube, meine Begabungen sind da schon bei der Architektur besser aufgehoben. Paul Böhm, Deutsche Post, Hauptverwaltung Bonn, Katholische Kirche, St. Theodor, Köln. Islamisches Kulturzentrum, Seminargebäude der Universität Cloppenburg, Weltstadthaus, Wuppertal. Einige Jahre nachdem Peter Böhm sein Studium begonnen hatte, machte auch Paul Böhm Abitur. Ihm war klarer als Peter Böhm, Architekt, wie sein Großvater, sein Vater, seine Mutter, zwei seiner älteren Brüder, wird er nicht. Als 18-Jähriger, so pubertierender Mensch, hat man irgendwie auch Opposition leben wollen. Und deshalb war das für mich erstmal keine Option, da in die Fußstapfen der Väter und Vorväter zu treten. Ja, ganz am Anfang war mir das mit der Architektur zu viel. Ich wollte davon eigentlich mich ein bisschen befreien. Paul Böhm wollte in einen ganz anderen Bereich, mit dem sein Vater gar nichts zu tun hatte. Er wollte Landwirt werden. Und das dachte ich, wäre wichtig und richtig und gut. Aber ich habe dann anhand verschiedener Praktika gemerkt, dass das doch nicht ausreichend ist für mich. Dann habe ich nochmal auch in München damals ein Praktikum gemacht bei einem Landschafts- und Gartenarchitekten. Der war der Erste außerhalb der Familie, der gesagt hat, Paul, beim Abschied, wenn du was von mir hören willst, dann sage ich dir, studier Architektur und Landschaftsarchitektur kannst du dann sowieso immer machen. War das eine Niederlage für Paul Böhm? Eine gescheiterte Opposition, weil die Kraft der Familie doch zu groß war? Nee, mit dem Älterwerden wurde mir das auch immer bewusster, dass ich das auch gar nicht will oder nicht mehr brauche. Ich glaube, als Teenager sozusagen braucht man das mehr als junger Mensch. Dann, also als war ich dann 22 oder was. Da brauchte ich dieses Entkommen nicht mehr. Da hatte ich dann erkannt, wie spannend das doch auch ist und dass ich auch da einen eigenen Weg finden kann. Das war mir eigentlich immer sehr wichtig. Und das war eben so, als 18-Jähriger war das der Versuch mit einem anderen Beruf. Und das lebe ich hoffentlich auch, oder denke ich mal, lebe ich auch heute noch. Wie kann das gelingen, dass man da so einen eigenen Weg dann findet? Weiß ich nicht, wie das gelingen kann. Ich weiß auch nicht, ob es gelingt. Aber für mich selber habe ich das Gefühl, dass ich nicht irgendwem oder irgendeiner Sache nachhänge und dem nacheifere, sondern dass ich eigentlich mein eigenes Ding mache, meine eigenen auch Argumente und meine eigenen Interessen da auch verfolge. Berlin-Charlottenburg. Altbauten, vietnamesische Restaurants und türkische Gemüsehändler, kleine Cafés, die Decken über ihre Stühle gelegt haben. Es ist Herbst. Hier hat Markus Böhm, der Zweitgeborene, eine Drei-Zimmer-Wohnung, in der er eigentlich mal leben wollte. Jetzt ist sie sein Atelier. Böhm setzt sich auf den Boden, blättert in einer Mappe mit seinen Arbeitsproben. Ja, ich bin eigentlich vor der Architektur nach Berlin geflohen. Weil bei uns ging immer alles nur um Architektur. Und das ging mir damals auf den Wecker. Und irgendwie hatte ich aber eine falsche Vorstellung von der Informatik. Und habe dann aber noch Geologie studiert, wollte dann eigentlich noch wechseln, aber dann habe ich mir gesagt, so, nee, jetzt mache ich das eine Studium einfach fertig und basta. Also die Geologie habe ich ja als Nebenfach gemacht, das hatte mich mehr interessiert. Und da ist ja jetzt im Moment auch noch stark das Interesse. Aber die Malerei, das hat mich eigentlich mein ganzes Leben immer interessiert. Jetzt komme ich halt weg von Wandmalerei, einfach weil ich keine Aufträge bekomme. Aber es gibt genug andere Aufgaben. In einem großen Zimmer stapeln sich Zeichnungen. Markus Böhm hat nur wenige Jahre als Informatiker gearbeitet. Seitdem malt er. Macht vor allem großflächige Wandarbeiten. Zum Beispiel bemalte er das Gasometer am Hans-Otto-Theater in Potsdam mit roten Mustern und Ornamenten, die auf den ersten Blick eine geöffnete Rosenblüte darzustellen scheinen. Schaut man genauer hin, ist die Wandmalerei ein Querschnitt durch die Linien des Erdmagnetfelds. Böhm nutzte den gesamten Gasometer als Leinwand. War das eigentlich schwer, so als einziger Sohn, der nicht Architekt ist, mit Eltern, die beide Architekten waren, oder? Tja, war das schwer. Ich hatte dadurch irgendwo auch mehr Freiheiten. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass meine Brüder da unter einem Zwang stehen. Mir kommt es manchmal so vor, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann gucken die immer nach oben, weil hinter mir steht mein Vater, der ist einen Meter größer. Und dann gucken sie noch weiter nach oben, weil hinter meinem Vater steht mein Großvater, und der ist noch mal einen Meter größer. Und ich muss dann immer die zurückrufen, hier bin ich. Und das gelingt mir mehr oder weniger schlecht. Die Familie kann man irgendwie nicht verleugnen, die ist einfach da. Markus Böhm steht auf, geht in einen großen Raum, der früher mal ein Wohnzimmer gewesen sein könnte. Er zeigt einige Skizzen, die er in den vergangenen Monaten entworfen hat. Und jetzt habe ich selber versucht, ein Projekt zu ergattern. Aber da habe ich jetzt sehr viel Energie reingesteckt. Und zwar in Oberschlesien, in Sapsche, oder das hieß früher Hindenburg. Da hatte mein Großvater in den 30er Jahren eine Kirche gebaut. Mein Vater im Krieg, da war der als Verwundeter aus dem Krieg gekommen mit 21 oder 22, ich weiß es nicht genau. Und dann hat er mit seinem Vater ein Fenster entworfen und das ist auch verwirklicht worden. Eins von 7 so schmalen, hohen Fenstern. Und da habe ich irgendwie geguckt, ob ich einen Auftrag für die anderen Fenster oder wenigstens ein Fenster bekomme. Und der Pfarrer ist auch eigentlich begeistert von meinen Entwürfen. Aber irgendwie gibt es da so viele, die da was zu sagen haben vom Denkmalamt und von der Gemeinde und von der Kirche. Und ich fürchte, das ist jetzt gestorben. Markus Böhm hätte gerne dieses Werk seiner Familie fortgesetzt. Obwohl er kein Architekt wurde, besuchte er seinen Vater bis zu seinem Tod häufig. Ich habe ja auch einen großen Teil der Pflege übernommen gehabt in den letzten Jahren. Ja, war eine schöne Zeit. Gottfried Böhm, Heilig-Geistkirche Essen, Pfarrkirche St. Christophorus, Umbau und Erweiterung der Pfarrkirche Heilig-Kreuz, die Auferstehung, Köln-Lindenthal. Ein kalter Februartag, das Haus der Böhms auf dem Römerberg. Es ist noch kein Jahr her, dass Gottfried Böhm gestorben ist. Abends habe ich ihn sehr oft besucht. 2-3 Mal die Woche haben wir dann ein Bierchen getrunken und Zigarette geraucht. Musik gehört zum Beispiel auch viel, dass wir dann eine Platte aufgelegt haben und einfach nur zugehört haben. Ja, auch die Aura, die er hatte, noch davon dran teilzunehmen, alles das hat mich interessiert. Er hat mich immer fasziniert. Er hatte mich auch als Kind schon, als Schüler mal beiseite genommen, hat gesagt, ich soll Architekt werden. Peter Böhm hat sich sehr intensiv mit den Bauten seines Großvaters und seines Vaters auseinandergesetzt. Er kennt sie im Detail, hat mit seinem Vater später auch gemeinsam Vorträge gehalten. Sein Vater, sagt Peter Böhm, habe sich nie von seinem Großvater abgesetzt. Ich glaube, es ist ja auch, glaube ich, nicht bei meinem Vater zum Großvater so gewesen. Es war einfach eine Weiterentwicklung. Und es wäre schön, wenn es mir auch gelingt, als Weiterentwicklung das so zu sehen. Jahrelang hat Peter Böhm noch mit seinem Vater gearbeitet. Da hatte ich zum Beispiel, was mir irgendwie so geblieben ist als Erinnerung, am Samstag oder den ganzen, schon länger eine Zeichnung gemacht. Und am Samstagmittag lag die dann auf meinem Tisch und ich bin dann zum Mittagessen gefahren. Und danach kam ich zurück und da lag eine andere Zeichnung darüber, die ganz anders war. Und das musste ich dann zuerst mal verkraften, weil ich so stolz auf meine Zeichnung war. Aber das habe ich dann auch verkraftet. Und das war dann auch ein Lernprozess sozusagen, da noch mal anders drüber zu denken, über die Sachen, wo man eigentlich denkt, es ist schon gut. Und ja, das war eigentlich ein Prozess, der immer wieder was zum Runterschlucken brachte. Ja. Es war tatsächlich so, dass wir sehr gut verstanden hatten, was der andere meinte. Also es war schon da auch ein sehr großes Verständnis. Also es ist ja oft so, dass wenn man zusammenarbeitet, dann spricht man auch drüber und sagt irgendwas, aber der andere versteht irgendwas ganz anderes darunter. Da war es so mit meinem Vater zusammen, dass dann ein ähnliches Bild auch dann direkt im Kopf entstand. Wenn er was sagte oder ich glaube auch, wenn ich was sagte, dass dann ein ähnliches Bild in dem anderen Kopf entstanden ist. Und das machte die Arbeit eben sehr angenehm und spannend. Peter Böhm hat sich vorgenommen, die Linie seines Vaters und seines Großvaters fortzuführen. Der Preis dafür ist, dass er selbst manchmal nicht klar zu erkennen ist. Zum Beispiel bei der Einweihung des Ägyptischen Museums in München, was mich ja tatsächlich mein Werk ist und wo auch sehr viel Streit mit meinem Vater gewesen ist. dass bei der Einweihung der Name meines Vaters genannt wird und nicht meiner. Das tut schon weh, das ist eigentlich auch unverschämt. Es waren die frühen 2000er Jahre. Ein Wettbewerb für das Ägyptische Museum und die Hochschule für Film und Fernsehen, die gemeinsam in einem Gebäude Platz finden sollten. Peter Böhm nahm am Wettbewerb teil, in enger Absprache mit seinem Vater. Es war das erste Mal, dass sie sich richtig stritten. Die Hochschule für Fernsehen und Film ist ja ein sehr reduzierter Bau. Da ist unten dieser hohe Sockel aus Beton und drüber der Glasbau, der Glaskubus. Mein Vater wollte immer, dass da noch mehr formale Formensprache nach draußen kommt. Er wollte immer, dass die Kinos, die da auch drin sind, als Skulptur außen vorgebaut werden. Und ich konnte mich mit dem Gedanken nie anfreunden. Und das hatte dann teilweise da auch dazu geführt, dass wir verstritten waren und dass er 3 Tage nicht ins Büro gekommen ist, um sich da ein bisschen zu beruhigen. Was außergewöhnlich ist, dass er so lange vom Büro weggeblieben ist. Ich glaube, der ist mit meiner Mutter dann irgendwo hingefahren. Aber das war dann schon auch heftig. Und ja, nachher hat er aber das dann auch voll unterstützt. Das Ägyptische Museum in München hat auch so eine klare Formensprache bekommen. Das Ägyptische Museum in München vereint älteste und neueste Medien unter einem Dach. Oben die neue Hochschule für Film und Fernsehen, im Tiefgeschoss das staatliche Museum für ägyptische Kunst. Ein 20 Meter hohes Tor markiert den Eingang in den aus hellem Beton und Glas zusammengesetzten Quader. Vom Foyer aus führt eine Treppe in die Tiefe, die dem Besucher das Gefühl vermittelt, eine Ausgrabungsstätte zu betreten. Die Ausstellungsräume des Museums liegen komplett unterirdisch in verwinkelten Räumen, während die Hochschule im Quader selbst untergebracht ist. Zur Eröffnung des Museums ließ Peter Böhm seinen Vater zu Hause. Er befürchtete, dass er ihm sonst die Show gestohlen hätte. Trotzdem, sagt er, bereue er seine Entscheidung nicht, sich in der Architektur nah an der Familie zu orientieren. Also für mich war das nie wichtig, einen eigenen Weg zu finden. Ich habe immer das gemacht, was für mich wichtig war. Also was ich richtig fand oder was aus der Aufgabe sich ergeben hat. Und mich abzusetzen war mir nie ein Bedürfnis. Habe ich nie gemerkt, so ein Bedürfnis. Lange Zeit arbeitete Peter Böhm auch in einem Büro mit seinem Vater und seinen Brüdern. Doch das ging nicht ohne Streit. An einem Montagabend, einige Wochen später, steht Paul Böhm im Wohnzimmer seines Großvaters. Auf dem Tisch vor ihm liegen Dutzende Pläne aufeinander gestapelt. Ein Beamer projiziert Baumaße auf eine Leinwand. Paul Böhm diskutiert mit seinem Team. Sie haben den Auftrag für ein Gemeindehaus in Berlin bekommen, müssen die Pläne abgeben, am besten heute. Paul Böhm nimmt einen Stift und probiert zeichnend etwas aus. Er hat sich zum Ziel gesetzt, einen eigenen architektonischen Weg zu finden. Ist ihm das gelungen? Und wie sieht dieser Weg aus? Eines der Bauwerke, an der sich diese Fragen besonders gut behandeln lassen, ist die Kirche St. Theodor im Kölner Stadtteil Pfingst. Der Vorgängerbau der Kirche war durch Krieg und ein Erdbeben im Jahr 1992 so stark beschädigt worden, dass er abgetragen werden musste. Nur der Quader des Glockenturms konnte erhalten bleiben. Böhm setzte sich im Wettbewerb durch. Es war sein erster Kirchenbau. Als ich mir die angeschaut habe, da habe ich schon erkannt, das ist doch eine eigene Formensprache. Stefanie Lieb, Kölner Architekturprofessorin. Das ist jetzt nicht mehr Gottfried Böhm, Adaption und Weiterführung, sondern das ist wirklich die Suche auch nach einer eigenen Architektursprache. Und das ist schon der Stil von Paul Böhm auch. Und fasziniert hat mich daran diese Sensibilität in der Ausführung und auch das Eingehen auf die besonderen Bedingungen vor Ort. Ich kannte auch vor allem die letzten Bauten von meinem Vater und habe eigentlich gedacht, das muss irgendwie wieder anders werden, weil ich die immer auch sehr interessant finde. Aber irgendwie ist denen die Wärme abhanden gekommen. Das war dann auch in der Materialität viel Stahl, Glas und so Sachen. Also dann war dann also mit Wellblech und so. Das war mehr wie so eine Industriehalle eigentlich. Und da habe ich gesagt, also da würde ich gerne Räume schaffen, die einen umarmen, umschließen, einen schützen und bergen und die auch eine Ruhe ausstrahlen und so eine, auch so eine Atmosphäre schaffen, wo man alleine meditieren kann, aber auch in der Gemeinschaft feiern kann, die keine Mehrzweckräume sind, sondern in erster Linie Sakralräume. Und ja, das war so ein bisschen der Ansatz meiner Überlegungen damals. Die Kirche St. Theodor ist ein Rundbau aus mit Ocker eingefärbtem und sandgestrahltem Sichtbeton. Mit einem an der Nordseite angeschlossenen Riegel, der Cafeteria, Bücherei und Sakristei enthält, bildet der Rundbau einen großzügigen Kirchhof aus. Der Pfarrer der Gemeinde, die sich vor allem durch ihr großes soziales Engagement auszeichnet, legte beim Neubau Wert darauf, dass der Gottesdienst und der Dienst am Menschen zusammengedacht werden. Während die anderen Architekten in ihren Entwürfen für soziale Zwecke nur kleine Abstellräume vorsahen, plante Böhm einen fast 700 Quadratmeter großen, mit Tageslicht versorgten Keller. In diesem Keller finden sich heute die diakonischen Einrichtungen von St. Theodor. Eine Kleiderkammer, eine Lebensmittelausgabe, eine Beratungsstelle, eine Schreinerei und weitere Werkstätten für Arbeitslose. In St. Theodor ist es eine Grundidee der Bauten seines Großvaters, von der aus Paul Böhm etwas Eigenes entwickelt. Da habe ich ehrlich gesagt an den Bauten, glaube ich, gelernt, dass Monumentalität eigentlich auch was Positives ist. Und ich meine auch in den Arbeiten meines Großvaters erkannt zu haben, dass es zwei Arten von Monumentalität gibt. Es gibt Monumentalität, die einen erdrückt und klein macht und niedrig macht. Und es gibt eine Monumentalität, die einen erhebt, die einen sozusagen das Gefühl gibt, das ist auch ein Raum für mich, ein Ort für mich, der groß ist und mich damit auch groß macht im Grunde genommen und wichtig macht. Doch ganz so harmonisch ist es in der Familie Böhm nicht immer. Vor allem nicht in den 1990er Jahren, als Gottfried, Stefan, Peter und Paul ein gemeinsames Architekturbüro im Haus auf dem Römerberg führten. Ich glaube, wir hatten alle unsere eigenen Projekte. Der Zusammenhang war der Vater. Aber es war nie so, dass ich jetzt direkt mit dem Paul oder mit dem Stefan was zusammen gemacht habe. Also sodass das eigentlich in der Zeit schon drei unterschiedliche Büros waren, beziehungsweise vier. Wir wollten unsere eigenen Sachen auch machen. Ne? Das war von jedem, glaube ich, wichtig. Das war wahrscheinlich auch von den Eltern so anerzogen, könnte ich mir fast vorstellen. Also weil wir es auch da bei denen immer so gesehen haben, das war für die auch immer gar keine Frage, dass man seine eigene Handschrift entwickeln und umsetzen möchte und soll. Wir unter uns glauben, dass wir unterschiedlicher sind, als man vielleicht von außen betrachtet das so sieht. Das waren zu viele Häuptlinge sozusagen hier im Haus. Und das war dann irgendwann nicht mehr so richtig gut für uns alle. Und ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, habe ich als Erster da gesagt, ich mache das, glaube ich, lieber alleine. Im Jahr 2000 löste sich das Büro Böhm auf. Paul Böhm gab den Anstoß dazu. Bis heute ist die Konkurrenz unter den Brüdern geblieben. Wir haben ja ein sehr gutes brüderliches Verhältnis. Aber wir haben durchaus auch ein bewusstes und auch kultiviertes Konkurrenzverhältnis. Was heißt bewusst und kultiviert? Ja, dass wir da keine Scham oder keine Probleme mit haben, das muss auch ein bisschen anders sein. Nee, wir sind verschiedene Büros und wir wollen auch eigenständig was darstellen. Ich würde das nicht Konkurrenz nennen, glaube ich. Ich würde das eher nennen, dass jeder so versucht, seine eigene Handschrift zu entwickeln und da so seinen Weg gehen will. Und das war, glaube ich, auch immer gut so. Paul und Peter arbeiten zwar bis heute unter einem Dach, aber gemeinsame Projekte machen sie keine. Das stehe auch nicht wirklich zur Debatte. Ja, also wenn der Paul was Schönes macht, dann spornt mich das an, ja. Und umgekehrt, hoffentlich auch. Ja, nee, das ist schon ein bisschen auch so ein Wettstreit. Ein Herbsttag an der Zentralmoschee in Köln. Über die Venloer Straße, die direkt an die Moschee grenzt, fahren die Autos dicht an dicht. Rechts und links ragen die zwei filigranen, 55 Meter hohen Minarette der Moschee in die Luft. Vor einigen Wochen durfte zum ersten Mal der Muezzin zum Gebet rufen. Die Zentralmoschee in Köln ist der große Sakralbau Deutschlands der vergangenen Jahre und wohl auch der gesellschaftlich umstrittenste. Entworfen hat sie Paul Böhm. Der islamischen Gemeinde hatte seine Kirche St. Theodor sehr gefallen. Doch für die Zentralmoschee kehrte Paul Böhm zu seinen Wurzeln zurück. Das ist eigentlich so der letzte große Sakralbau der Böhms. Und da kann man eigentlich in der Formensprache so dieses Spezifische der Sakralbauten Böhms eigentlich sehr schön zusammengefasst auch erkennen. In dieser Gesamtform, in der Kubatur, da ist es dieses Motiv, was sich so ein bisschen durchzieht, das hat Gottfried Böhm auch schon in den 50er Jahren so formuliert, diese Form, der eigentlich abgeleitet tatsächlich von einer aus der Pflanzenwelt, eine Blume, eine Rose, eine Blüte, die sich so, eine Knospe, die sich langsam entblättert. Das kann so eine Grundform sein. Daher auch bei der Moschee diese eigentlich eine organische Form, die sich aber so aufblättert in diese einzelnen Betonscheiben. Herz der Zentralmoschee ist eine imposante, aus gestaffelten Sichtbetonschalen zusammengesetzte Kuppel, die etwa 2000 Gläubigen Platz bietet. Mit drei Baukörpern im Norden und Nordosten schafft der Kuppelbau einen erhöht gelegenen zentralen Platz, der über großzügige Freitreppen an der Venloer Straße und an der inneren Kanalstraße erschlossen wird. Die Moschee wird vielfältig genutzt. Es gibt Ladenlokale, eine Bibliothek, Seminarräume, einen großen Vortragssaal. Eine gemeinsame Eingangstür zur Moschee für beide Geschlechter zeigt die vorsichtige Modernisierung, die die Zentralmoschee für Böhm bedeuten sollte, im Detail. Die Zwischenräume sind gefüllt durch Fenster, durch Glas. Und dadurch kriegt dieser eigentlich ja monumentale Bau so eine Leichtigkeit und so ein bisschen auch was Poetisches. Also es ist durchaus ein poetisches Moment. Also einmal diese Form, dann natürlich auch wieder Beton, ne? Also Sichtbeton. Das Transparente, das Arbeiten mit Glasfronten, Kombination Beton, Schalen oder Scheiben, Glasfronten. Also das finden wir bei Gottfried Böhm schon und hier bei den Söhnen dann auch wieder. An der Zentralmoschee, sagt Stefanie Lieb, erkenne man eine weitere Gemeinsamkeit, die alle Böhms präge: das bildhauerisch geprägte Denken von Architektur. Doch die Arbeit der Architekten, sagt Lieb, habe sich sonst in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Ein Wandel, den man auch an der Familie Böhm ablesen könne. Der Wandel ist bei Gottfried Böhm, ging immer von diesem Schöpfermythos aus. Ja, der Architekt, der muss bei jeder Bauaufgabe wieder von Neuem anfangen und er ist derjenige, der aus dem Nichts die architektonische Form und den Raum entwirft. Also ein sehr idealistisches oder visionäres Bild. Und das würde ich sagen, da sind die Peter und Paul Böhm oder die Generation ist ein bisschen anders drauf, muss sie auch sein. Ich glaube, die nehmen sich etwas mehr zurück und sagen, eigentlich ist da schon etwas an Architektur vorhanden. Und meine Aufgabe als Architekt heute ist es, da weiterzubauen. Auf jeden Fall sind wir in einer anderen Situation. Vor dem Krieg war eine Situation, die, glaube ich, auch so nicht mehr fortzuführen war. Dann hat der Krieg Köln und viele andere Städte zu mehr als 90% zerstört. Und das war sozusagen Anlass, alles neu zu denken. Und da ist sicherlich in dieser Euphorie, dass wir jetzt alles neu machen, ist, glaube ich, viel falsch gemacht worden. Ich sehe eben die Stadt heute anders. Ich sehe, dass wir eigentlich da eine Renaissance der europäischen Stadt vielleicht sogar erleben, aber auf jeden Fall betreiben müssen und da zurückfinden müssen. So etwas wie der Mariendom in Neviges, so radikal und aus Beton, meint die Architekturprofessorin Stefanie Lieb, könne heute nicht mehr gebaut werden. Das passe nicht zu einer Zeit, in der der Klimawandel die Welt bedroht. In Anbetracht der Tatsache, dass eben ein Drittel der unserer Umweltverschmutzung und so Klimawandel durch die ganzen Baumaßnahmen und so erzeugt werden, ne? Da muss man natürlich auch mal nachdenken. Und jetzt die Diskussion Umbaukultur, ne? Also es kann eigentlich gar nichts mehr neu gebaut werden. Es kann nur noch umgebaut oder weitergebaut werden. In Berlin sitzt Markus Böhm auf dem Boden seiner Wohnung. Vor ihm liegt eine Mappe, in der er Skizzen und Fotos seiner wichtigsten Projekte gesammelt hat. Das ist die Orgel in Speyer. Und da habe ich diese Unterseite gemacht. Und dann hat mein Vater irgendwie so eine Art Vorentwurf gemacht, aber einfach nur so kreisende Bewegungen oder so. Und das wurde dann genehmigt. Und damit, mit dieser Genehmigung, ist dann auch mein Entwurf genehmigt worden. Es wurde dann gesagt, ja, das ist ja eigentlich fast dasselbe. Und so bin ich zu dem Auftrag gekommen. Markus Böhm, inzwischen schon in Rente, lebt abwechselnd in Berlin und Köln im Stadtteil Weiß, wo er ein Mehrfamilienhaus geerbt hat. 95% der Aufträge, mit denen er Geld verdient habe, sagt er, seien von seinem Vater gekommen. Also ich habe da irgendwie den Zugang zu anderen Architekten oder nie gehabt, weil ich immer für meinen Vater gearbeitet habe. Ich hätte das viel früher anfangen müssen und das aufbauen müssen. Und jetzt sieht man ja viel, das ist einfach eine ganz andere Generation, die jetzt da heranwächst. Ich habe eigentlich die ganze Zeit immer gemalt. Immer wieder phasenweise sehr viel und dann oder wieder wenig. Jetzt beschäftige ich mich gerade mit dem Film mehr und male gerade sehr wenig. Aber davor die Jahre habe ich sehr viel gemalt, obwohl ich kein Geld damit mehr verdienen konnte oder kaum was. Ein paar Drucke verkauft oder mal ein einzelnes Bild verkauft, aber von lange keinen Auftrag mehr bekommen. Jetzt habe ich mein eigenes Haus bemalt und musste es auch noch weiter bemalen, nein, in Köln-Weiß. Arbeitet Markus Böhm auch hin und wieder mit seinen Brüdern zusammen? Also die haben ja früher ein bisschen mit mir zusammengearbeitet mal, aber eigentlich nicht so richtig wie mein Vater. Mir hat mal ein Architekt gesagt, die Maler, das sind die natürlichen Feinde des Architekten. Also die Architekten haben eigentlich immer eigene ästhetische Vorstellungen. Und wenn dann ein Künstler mit dem Pinsel kommt, das stört eigentlich in der Regel. Ein letzter Besuch auf dem Römerwerk nach dem Tod Gottfried Böhms. In Gedanken ist er natürlich immer noch präsent. Er steht ja auch als Skulptur, als Büste sozusagen immer da, neben meinem Schreibtisch quasi, ja, oder im Zimmer auf jeden Fall. Peter Böhm schaut im Konferenzraum auf eine Kohleskizze, die an der Wand befestigt ist. Das ist die letzte Kohlezeichnung meines Vaters. Steht 21 drauf. 21. Das ist ein Entwurf für eine Kapelle. Und diese Kapelle werde ich jetzt realisieren. Mit meinem Partner zusammen. Seine letzte Kohleskizze hat Gottfried Böhm an einem Samstag vollendet. Am Tag danach ist er eingeschlafen, am Mittwoch gestorben. Mein Vater hat ja bis zum Schluss immer gefragt, Peter, hast du nicht Arbeit für mich? Wir haben ihn bis zum Schluss immer mit einbezogen, wenn wir besondere Fragen hatten, den Rat gesucht, manchmal auch sogar Wettbewerbe zusammen gemacht, noch bis zum Schluss. Und er hatte ja parallel immer Zukunftsstädte, hat er das genannt, gezeichnet. Aber er wollte natürlich immer auch Dinge, die nicht nur Fantasien sind, sondern die auch realisiert werden. Ich habe einen Freund in der Eifel, der hat ein wunderschönes Grundstück mit Fernblick. Da hinten ist dieser Wald. Und der hat gesagt, ja, das wäre doch toll, wenn der Gottfried Böhm da eine Kapelle hinbauen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre doch eine Aufgabe, die könntest du doch noch mal machen. Und ja, er hat das anfangs nicht so richtig ernst genommen, kam auch nicht so richtig in die Gänge. Aber mit einer gewissen Penetranz fing er dann plötzlich an zu zeichnen. Die erste Kohleskizzen und dann auch wurde ein Wachsmodell gebaut, das etwas größer ist. Und dann daraufhin dann nochmal diese Kohlezeichnung. Die Kapelle sieht ein wenig aus wie ein überlanger Mantel, zu einer Seite hin geöffnet, obenauf ein Kreuz. Zusammen mit Peter Böhms Partner Manuel Thesing soll sie nun im Münsterland gebaut werden. Für uns ist das eine ganz tolle Sache, dass die letzten Striche meines Vaters noch an so einem schönen Platz realisiert werden können. Der Bauantrag ist vor wenigen Tagen genehmigt worden. Ehemalige Weberei Laurenz, Ochtrup. St. Maria Königin, Köln. St. Paul, Bocholt. Stadthaus Rheinberg. Stadttheater, St. Pius X. Universitätsbibliothek und Auditorium-Freizeitstätte Anna Landsberger, St. Wolfgang, Regensburg. Die Architekten Böhm wird es auch nach Paul und Peter weitergeben. Paul Böhms Sohn Anton, der vor kurzem sein Studium abgeschlossen hat, arbeitet als Architekt, zurzeit noch in einem anderen Büro. Abgeraten habe ich ihm nicht, aber ich sage es hier alle, in aller Öffentlichkeit, ich habe ihn gewarnt. Nein, es ist ein wunderbarer Beruf. Das ist bei allem Ärger und bei allem Stress, den man auch immer wieder hat und allen Sorgen. Also das ist ja auch immer auch, mein Gott, man verwaltet wahnsinnig viel Geld immer. Und das ist schon immer auch aufregend und ist nicht nur so eitel Sonnenschein. Aber es ist immer auch wieder toll, wenn dann die Baustelle wächst und selbst bei dem kalten Novemberwetter, wenn man da rumläuft, das ist dann schon auch toll. Das Haus Böhm, eine Architektendynastie. Feature von Marc Bädorf. Es sprachen Steven Scharf und Fiona Metscher. Technische Realisation Werner Jäger und Barbara Göbel. Regieassistenz Marlene Meissner. Regie Claudia Katanek. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.